Niklas und heute geht es um das Thema Reisen und welche Auswirkungen das auf uns als Unternehmer hat und welche Vorteile das uns natürlich bietet. Das Thema passt auch soweit so gut, denn ich bin gestern erst aus Prag zurückgekommen, war dafür 3,5 Tage, habe viel entdeckt. Wer noch nicht in der Stadt war, kann ich nur empfehlen, also sehr schöne Stadt und wir sind sehr viel gelaufen, sagen wir mal so. So, jetzt geht es aber zurück zum Thema und zwar, welche Auswirkungen haben Reisen auf uns als Unternehmer? Ja, ich finde es ganz lustig, denn Anfang des Jahres war es noch so, dass ich eher Hemmungen hatte, von Menschen anzusprechen. Das kennen wahrscheinlich der ein oder andere, wenn man eher so ein bisschen introvertiert ist. Und ja, gerade als Unternehmer ist es natürlich nicht von Vorteil. Man muss fremde Menschen ansprechen können oder es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man fremde Menschen ansprechen kann, sei es ein Investor oder Kunden, durch eine Kaltakquise. Ja klar, durch Online-Marketing kann man viel online machen, aber man darf nicht vergessen, dass es im Endeffekt um den Menschen dahinter geht und mit dem sollte man ja schon irgendwie kommunizieren können oder auch um einfach das Netzwerk ausbauen zu können. Ja, und auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich durch meine Reisen, denn dieses Jahr war ich im Februar in Kopenhagen für einige Tage, dann in Bergen am See in Holland im März, dann war ich in Mailand im Juni und Juli, dann in Halle und Leipzig im August, nee, im Juli war das und jetzt gerade noch in Prag und stehen dieses Jahr auch noch 2-3 Reisen wahrscheinlich an gegen Ende des Jahres. Und ja, was merkt man auf so Reisen? Man kommt natürlich an einem fremden Ort an, muss sich erstmal orientieren und gucken, wo geht es jetzt hier überhaupt zu meinem Hotel, wie komme ich jetzt hier weg? Und am einfachsten macht man das natürlich, indem man fremde Menschen anspricht. Und ja, das muss man einfach machen, um voranzukommen und da gibt es auch gar keine andere Möglichkeit. Deshalb ist es dann ganz gut, wenn man dann einfach mal so aus sich rauskommen muss und merkt, oh, die sind ja alle ganz nett, die wollen mir ja gar nichts und ja, also mir hat es auf jeden Fall geholfen, diese Reisen. Ich merke jetzt schon, dass ich einfacher auf Leute zugehen kann und ja, ansprechen kann, ein Thema finde, über das man sprechen kann und habe mich in dem Bereich auf jeden Fall seit Anfang des Jahres ja, ordentlich weiterentwickelt und einige neue ja, Skills dazu bekommen, einige neue Leute kennengelernt, die ich in mein Netzwerk integriert habe und natürlich schadet es auch nicht, ich habe mich im Sommer von meiner Freundin getrennt, da in diesem Bereich schadet es natürlich auch nicht, wenn man ja, fremde Menschen, in diesem Fall Frauen, ansprechen kann. Das ist aber ein anderes Thema, das hat jetzt hier nicht so viel mit zu tun, obwohl natürlich die alle, ja, die Lebensbereiche alle ineinander übergreifen und entsprechend wichtig sind. Und da sieht man es ja auch wieder von dem Bereich Unternehmertum, Geld verdienen in diesem Bereich, ja, Leidenschaft, fließt es auch in oder bringt es mich weiter im anderen Bereich in ja, in der Liebe, sagen wir mal so. Dieses neue Leute ansprechen und ja auch neue Leute kennenlernen, hat aber auch ganz viel damit zu tun, einfach mal die Komfortzone zu verlassen und sich auf eine neue Situation einstellen zu können und einfach diese inneren Barrieren durchbrechen zu können. Und das merkt man halt, besonders wenn man unterwegs ist, auf Reisen, in einem anderen Land, in einer anderen Stadt, da muss man einfach ja mal seine eigenen Einstellungen überdenken und gucken, passt das jetzt so, passt das in diese Situation ja, und den eigenen Lebensstil hinterfragen. Zum Beispiel jetzt in Prag war es so, dass ja, jetzt mal aufs Essen bezogen, das Essen ist sehr fleischlastig, würde ich mal behaupten, und ja, größtenteils, also viel auch eher bäuerlich in diese Richtung und ja, ich esse eigentlich nicht so viel Fleisch und muss natürlich dann gucken, wie man da sich zurechtfindet. Oder auch einfach mal dann halt das akzeptieren und aus einer Komfortzone, in dem Bereich passt jetzt nicht so 100% das Beispiel, aber die einfach mal verlassen oder halt immer neue Leute anspricht, da diese Komfortzone zu verlassen, ist einfach ganz wichtig, dass man da rauskommt, denn anders wird man einfach nicht erfolgreich, wenn man sich immer nur in seinem vorgegebenen Territorium, Gebiet, dass man sich quasi in den Gedanken erschafft, ist ja leider einfach so, dass man sich da Regeln aufersetzt, in denen man handelt. Und es ist einfach ganz wichtig, dass man da einfach mal rauskommt und neue Sachen ausprobiert. Wie ich jetzt hier mit diesem Podcast zum Beispiel. Habe vorher noch nie einen gemacht. Und ja, habe jetzt einfach gedacht, ich will mal einen Podcast machen. Ist eine coole Sache, habe schon viele gehört. Und versuche jetzt einfach mal hier den besten Content zu liefern, der möglich ist. Und probiere es einfach mal aus, ob es klappt. Und muss natürlich auch das Feedback abwarten, ob ihr das jetzt gut findet oder nicht. Aber ich probiere es einfach mal aus. Ganz wichtig. Ich merke hier natürlich auch noch, dass es noch nicht optimal ist. gestern hab ich ganz viel überlegt, wie kann ich das gestalten jetzt, diese Folge, beziehungsweise die Einführungsfolge, gab es ein Hin und Her. Und ist ja auch gar nicht so einfach. Man muss einfach mal loslegen und gucken, wie es ankommt. Ist natürlich jetzt hier auch ein gewisses Risiko, in Anführungszeichen, dass es natürlich floppt, aber das muss man einfach mal eingehen. Denn es kann natürlich sein, dass es jetzt super ankommt, die Leute das feiern und mehr von mir hier hören wollen. Und ohne dieses ausprobiert zu haben, ohne dass ich diese Komfortzone überhaupt erstmal überwunden hätte, wüsste ich es natürlich gar nicht. Und vielleicht wirklich auch eine Leidenschaft, dass es mir richtig viel Spaß macht. Also klar, momentan gucke ich erstmal, experimentiere. Und kann ja auch sein, dass es mir gar keinen Spaß macht. Das merke ich dann irgendwie nach 15 Folgen, dass, hey, vielleicht ist es doch nicht meins. Aber ich habe es dann ausprobiert und weiß, Podcasten ist nicht meins. Hoffentlich nicht so, damit ihr noch mehr von mir hört, aber ne, man weiß ja nie. Ja, und was mir noch aufgefallen ist, dass man einfach vor diese, wenn man vor neue Herausforderungen gestellt wird, klar, jetzt in einem Urlaub ist das nicht vergleichbar mit Herausforderungen im Unternehmen, vor denen man da manchmal steht, aber wenn man jetzt vor einer Herausforderung steht, ach, ich suche mein Hotel, ich finde das nicht, der Transfer findet uns nicht, das war bei uns so, zum Beispiel, weil unser Flug Verspätung hatte, sind wir erstmal da eine halbe Stunde rumgeirrt, um diesen Typen zu finden vom Transfer, der nicht da war. Der war halt einfach zu spät dann, weil unser Flug Verspätung hatte. Das kann natürlich vorkommen. Oder man sucht ein Restaurant, findet man nicht, oder eine bestimmte Essensrichtung und es passt einfach nichts. Und gerade diese Herausforderungen, die regen ja das Gehirn an, neue Verbindungen einzugehen und so komplett anders zu denken. Und dieser Prozess, den kann man natürlich adaptieren oder der hilft einem auch weiter in anderen Lebensbereichen. Und ja, natürlich für uns ganz wichtig, im Unternehmen hilft es weiter, es regt die Kreativität an. Diese neuen Verbindungen, die im Gehirn entstehen, die sorgen einfach dafür, dass man dann halt anders denken kann. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich zurückgekommen bin, gestern gelandet, saß in der S-Bahn nach Hause und vom Flughafen. Und da sind mir direkt ein paar Gedanken gekommen zum Podcast, zu Themen. Heute das Thema zum Beispiel ist mir direkt gekommen und ja, habe mir die direkt aufgeschrieben und ja, jetzt sitze ich hier und nehme die Folge direkt wieder auf. So einfach ist das und ja, das ist einfach die Kreativität, ist eines der wichtigsten Sachen im Unternehmertum. Man muss ja anders denken schließlich, um gewisse Probleme, die auftreten können, lösen zu können, wofür es einfach kein Lehrbuch gibt. Und wenn man jetzt vor so Herausforderungen steht und die irgendwie lösen muss, seien es auch nur so klein im Urlaub, gerade das hilft einem enorm weiter, um größere Herausforderungen auch lösen zu können. Wenn man dieses Schemata kann man adaptieren und auf andere Probleme übertragen und gucken, das funktioniert nicht, dann mache ich halt das oder esse das, weil es hier keine Pizza gibt, sondern dann esse ich Döner oder was auch immer. So ist in die Richtung. Was mir auch besonders gut gefällt, beziehungsweise jetzt aufgefallen ist, dass man einfach mal da seinen Alltag verlässt und mal was komplett anderes macht und nicht mehr in diesem täglichen Trott ist, man aus seinen Routinen mal rauskommt und dann im Nachhinein reflektieren kann, ja, wie sind denn meine Routinen? Macht das Sinn? Und ja, ich habe da letztens einen Artikel gelesen, oder die Tage eher, von Justin Rosenstein heißt er, glaube ich. Der hat den Like-Button entwickelt, und also bei Facebook, und der hat sein Handy so programmiert, dass zum Beispiel komplette Social Media Apps blockiert sind. Und der den nur nutzen kann, wenn er jetzt die wirklich nutzen will für irgendwelche Nachforschungen, für Social Media Ads, also Facebook Ads oder was auch immer, sodass er halt möglichst produktiv arbeiten kann. Und ja, diese Vorgehensweise will ich mir auf jeden Fall mal gucken, wie ich die umsetzen kann bei mir. Denn ja, ich merke schon, dass ich manchmal einfach dann Instagram aufmache, dann scrollt man da durch und liked ein paar Fotos, guckt ein paar Stories an. Aber im Endeffekt verschwendet man einfach nur Zeit. Und ja, das ist das Coole, wenn man dann einfach wiederkommt, sieht man, huch, ja, das mache ich eigentlich die ganze Zeit. Ist mir eigentlich schon so im Unterbewusstsein klar gewesen, dass es das eigentlich scheiße ist, was ich da mache und nur Zeit verschwendet. Aber ja, man kommt halt in diesem Alltagstrott, also ich kenne das zumindest so von mir, dass man einfach nicht dazu kommt, da was gegen zu tun. Und wenn man einfach mal rausbricht aus dieser Struktur, dann guckt, wie sieht es aus, was gefällt mir, wo habe ich Optimierungspotenzial, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit auch viel größer, dass ich es auch wirklich umsetze und was verändere in meinem Leben. So, jetzt muss ich auch auf meinen Zettel gucken, was ich mir aufgeschrieben habe. Okay, ich habe hier noch einen Punkt und zwar einfach mal abschalten. Das ist eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn man jetzt in dieser Alltagshektik ist, man arbeitet an Projekten, Ja, dann hat man noch irgendwelche privaten Angelegenheiten, die man klären muss. Dann hat man hier noch was und da und hat halt seine Strukturen. Die sind ja auch soweit gut, die machen das Leben einfacher. Aber man kann da ja schlecht abschalten. Klar, durch Meditieren. Also ich meditiere zum Beispiel immer abends für 10 Minuten. Also wenn ich es schaffe, ich habe mir jetzt auch extra schon einen Termin eingestellt im iPhone, damit ich auch wirklich dran denke und das auch mache. Und klar, da hat man auch seine Zeit für sich, die man auch wirklich für sich nutzt und auch mal abschalten kann. Aber das ist nur ein kurzer Augenblick. Und ja, dieses, was ich gerade schon gesagt habe, dieses Herausbrechen aus dem Alltag, das sorgt einfach dafür, dass man mal komplett abschalten kann. Und das ist einfach ganz wichtig, denn man kann nicht nur Vollgas geben, man muss dem Körper auch und auch dem Geist Regeneration gönnen. Das ist wie beim Fitnesstraining. Man kann nicht einfach jeden Tag pumpen gehen oder was weiß ich was machen, welche Sportart auch immer. Und das geht dann schon gut. Man muss sich auch einfach mal Zeit gönnen, die man, indem man ja nicht nichts macht, aber in der man nicht mit irgendwelchen Arbeitsthemen beschäftigt ist, nicht mit irgendwelchen Projekten oder mit irgendwelchen Facebook-Ads-Kampagnen, wie auch immer, sondern einfach mal sich eine fremde Stadt anguckt, mit einem guten Freund dann da abhängt oder ja, mit dem Partner, wie auch immer, und einfach was anderes macht und runterkommt, quasi wieder geerdet ist, um dann anschließend mit frischer Energie wieder in die Projekte einsteigen zu können oder auch komplett neue Projekte starten zu können, wie ich jetzt hier mit dem Podcast. So, das war's dann auch an dieser Stelle mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet nächstes Mal wieder ein zur nächsten Folge vom Entdecker-Podcast. Ich denke, die Länge dieser Folge ist völlig ausreichend. Klar sind jetzt knappe 15 Minuten nicht die längste Podcast-Folge. Man kennt ja andere Podcasts, die jetzt 20, 30 Minuten oder sogar über eine Stunde lang gehen. Aber ich an dieser Stelle will euch nicht eure wertvolle Zeit klauen. Deshalb habe ich das jetzt so begrenzt. Das reicht. Alle Infos sind drin. Und in den nächsten Folgen werden wahrscheinlich auch so zwischen 10, 15, 20 Minuten lang sein, wenn ich alleine hier rede. Und natürlich, wenn Interviews kommen, die werden dann, je nachdem, wie viel der Interviewgast natürlich präsentieren kann, will, wird die Folge natürlich auch etwas länger. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser Folge und hören uns in der nächsten Entdecker-Podcast-Folge. Ciao und bis dann.